Fucking genervt, diese scheiß fucking Bullen, die nerven mich. Fuck! Fuck Bullen, verpisst euch! Lasst mich in Ruhe, ich knall euch so oder so ab. Und in den Knast bekommt ihr mich auch nicht. Ich bin kriminell, breche überall ein und raube sogar die große Insel aus, wo Drogendealer ihre Beute verstecken. Ich bin ein Krimineller, ich habe Frauen, die im Stripclub für mich anschaffen. Aber diese scheiß fucking Bullen, lasst mich in Ruhe! Hört auf zu heulen, ihr Scheiß! Polypen, ich krieg mich eh nicht! Ich ficke euch jedes Mal! Checkt ihr es nicht? Ich bin ein Krimineller in Los Santos. Ich bin nicht aufzuhalten. Heute hab ich mit ein paar Freunden eine Insel ausgeraubt! Halt! 3 Millionen Dollar geraubt! Und so einen weißen Pulver, da gibt es keine Bullen! Ja, mein Sohn, Bullen gibt es da nicht, aber die Mafia ist da. Und wenn die euch sehen, seid It-Geschichte. Hey! Ich bin ein Krimineller in Los Santos. Ich habe den höchsten Rang, den man haben kann. Bullenbumser! Er hat den Rang, Bullenbumser! Und jetzt alle! Macht euer Mikrofon an! Und schreit in das Mikrofon auf Teamspeak, Discord und Mumble. Fuckt euch, ihr Scheißbullen! Wir sind Kriminelle! Das hier ist unsere Stadt! Lauter Leute, Leute! Hey. Fickt die Bullen, prügelt die nieder, ihr nervt, ihr stört! Das hier ist meine Hut! Ein Bulle hat hier bereits gekündigt, hat eine Tankstelle eröffnet, die wir dann ausgeraubt haben. Nur 2000 Dollar, aber immerhin. Und dann hat er Los Santos verlassen, nachdem er sich selber erschossen hat und respawnte. Los Santos ist unsere Hut! Wir sind die Leute hier! Und wir wollen die verfickten Drecks-Fucking-Scheiß-Bullen hier nicht haben! Rottet sie aus! Rottet sie aus! Aber die Polizei ist unkaputtbar. Wir wissen nicht warum, aber die respawnen immer wieder. Es hat nie ein Ende. Verdammte, weg mit den Bullen, ich bin ein Krimineller. Ich hab die Bullen für einen Tag aus der Stadt Los Santos vertreiben können. Ich hab ein Cheater-Tool in meiner Tasche. Jeder Bulle, der auf 100 Meter zu uns gekommen ist, ist einfach tot umgefallen. Perfekte Verbrechen zu begehen. Nur zusammen sind wir stark.